Ja, also Jungs, war ein tolles Spiel. Danke erstmal, danke für alle. Habt gut gespielt gegen die Nigger. War okay. Ich meine, mit dem Schiri, ja, also wir machen jetzt keinen Stress. Der Schiedsrichter, ein Brasilianer, ja, ein Zigeuner. Also, jetzt machen wir mal keinen Stress. 14 gelbe Karten. Überhaupt kein Problem, Jungs. Ihr habt toll gespielt. Ihr wart perfekte Maschinen. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Also morgen um 6 Uhr steht ihr alle auf. Wir gehen ein bisschen laufen, dann gehen wir in die Mechanik. Alles wird ein bisschen übergeschaut und morgen spielen wir wieder. Danke, Jungs. Tschüss, ja. Danke, gute Nacht.